Grundgabennummer 245 vom 2.1.1938. Buch Kindheit Jesu. Dem Herrn des Himmels und der Erde sei Dank, der eines jeden Schicksal lenkt. Und in seinem Auftrag wurde dir übermittelt, auf dass die Liebe zum Heiland dich erfüllen soll. Auf dass dein Gebet Erhörung findet. In der Liebe zum Heiland soll sich innig verbinden dein Herz mit allem Geistigen. Es wird alles in dir zum Leben erwachen, wofür du jetzt noch nicht empfänglich warst. Und erkennen wirst du nun erst die tiefe Liebe des Herrn und Heilands. Und noch demütiger wirst du dich beugen seinem Willen. Durch deine Hingabe konnte der Herr in dein Herz einziehen. Doch um ihm dieses so zu bereiten, wie es seiner Göttlichkeit würdig ist, musst du erst in heiliger Liebe zu ihm entflammen. Mein Kind, ein jedes Wort, das er dir sendet, gibt seine große Liebe kund. Doch will er auch deine Liebe besitzen und legt sie dir nun tief in dein Herz. Denn du wirst die Worte hinnehmen, die Gott zum Segen euch gegeben, und helles Licht werden sie in dir entfachen. Die Flamme der Liebe wird entzündet werden und aufflammen zu hellem Schein. Und bald wird das Feuer der Liebe zum Heiland dein ganzes Herz durchströmen und dich so glücklich machen. Denn in Seligkeit wirst du wandeln mit dieser heiligen Liebe im Herzen. Und dann erst wird die Liebe zu ihm all dein Handeln leiten. Und tausendfach wirst du gesegnet sein auf Erden. Alle Gabe wird dir der Herr verleihen, auf dass du ausführest auf Erden, was der Herr bestimmt hat. So dich die Liebe zum Heiland dazu anleitet. So vertiefe dich in das Buch, das der Herr aus Liebe gab, um wieder Liebe zu erwecken. Und so siehe in jedem Geschehen eine Fügung Gottes. Und so ihr euch willig seiner Führung anvertraut, werdet ihr immer nur Segen ernten. Lobe den Herrn, denn seine Güte währt ewiglich. Amen.